Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 18. Ein Heer bricht auf. Hamar brachte Eomer, Theodens Pflegesohn, zum König. Beide Männer schauten verwundert den alten Mann an, wie stolz er auf einmal aussah. Und wie böse er schaute, als Eomer ohne Helm und Harnisch, aber mit einem Schwert in der Hand, vor ihm niederkniete. Wie kommt das Schwert in deine Hand? Ich habe es ihm gegeben, Herr. Ich nahm an, dass Eomer freigelassen werden sollte. So groß war die Freude meines Herzens, dass ich vielleicht gefehlt habe. Indes, da er wieder frei war und ein Marschall der Mark, brachte ich ihm sein Schwert, wie er es mir gebot. Um es euch zu Füßen zu legen, mein König. Nehmt es, Theoden. Erhebt euch und hört, Reiter Theodens. Finstere Tat regt sich im Osten. Zäumt die Rösser. Blas das Horn. Wir sehen mit Freude, dass ihr wieder verlangt, was euch zusteht. Nimm dein Schwert zurück, Eomer. Und Hamar soll mein eigenes Schwert holen. Grima hat es in Verwahrung. Bringe ihn ebenfalls her, Hamar. Ich eile, Herr. Nun euren Rat, Gandalf. Mein Rat? Ihr habt ihn schon angenommen. Trauer und Furcht abschütteln. Jeden Mann, der reiten kann, sofort nach Westen schicken. Wir müssen zuerst Saruman ausschalten. Euer Volk, die Frauen und Kinder und Alten, sollen sich in die Zufluchtsstätten im Gebirge zurückziehen. Mein ganzes Volk soll sich bereit machen. Endlich besteht Hoffnung auf Sieg. Ich selbst will reiten und in der Schlacht fallen, wenn es sein muss. Mich fest wie einen Dieb. Hierher, euer Schwert Herogrim. Ich habe es in seiner Truhe gefunden. Viele andere Dinge sind auch dort, die man vermisst hat. Du lügst. Dieses Schwert hat der Herr mir zur Aufbewahrung gegeben. Und jetzt fordert er es zurück. Missfällt euch das? Gewiss nicht. Doch ermüdet euch nicht. Überlasst es den anderen, sich mit diesen lästigen Gästen zu befassen. Wollt ihr nicht essen gehen? Das werde ich. Und ich werde neben meinen Gästen essen. Das Heer reitet heute noch. Sendet Herolde aus. Jeder, der reiten kann, soll sich melden. Herr, merkt ihr denn nicht, dass der Zauberer euch verhext hat? Soll denn niemand hier bleiben, die Goldschätze zu hüten? Wenn das Verhexung ist, so ist sie heilsam. Eure Heilkunst hätte mich binnen kurzem dazu gebracht, wie ein Tier auf allen Vieren zu kriechen. Auch ihr sollt reiten. Geht, ihr habt noch Zeit, den Rost von eurem Schwert zu kratzen, Grima. Habt Erbarmen. Lasst mich an eurer Seite bleiben, wenn alle anderen fort sind. Ich schicke euch nicht von meiner Seite, denn ich selbst ziehe in den Krieg. Ich sehe, ich komme zu spät. Andere, denen der Tod meines Herrn keinen Kummer bereiten würde, haben ihn überredet. Herr! Einer, der eure Gedanken kennt und eure Befehle in Ehren hält, sollte in Edoras bleiben. Er nennt einen treuen Verwalter. Und wenn dieser Vorwand euch nicht vom Krieg befreit, edelste Schlangenzunge, welches weniger ehrenvolle Amt würdet ihr annehmen? Einen Sack Mehl ins Gebirge tragen, wenn irgendjemand euch einen anvertraute? Nein, Eomer, ihr habt die Absicht von Herrn Schlangenzunge nicht verstanden. Er ist kühn und listig. Sogar jetzt spielt er mit der Gefahr. Niederschlange! Auf den Bauch mit dir! Wie lange ist es her, dass Saruman dich gekauft hat? Was war der versprochene Preis? Die Schätze? Die Frau, die du begehrst? Ich wusste es schon immer. Aus diesem Grunde wollte ich ihn erschlagen und das Gesetz der Halle missachten. Lüge! Lüge! Das Wort Lüge kommt dir allzu oft von den Lippen, Schlangenzunge. Schaut, Theoden, hier ist eine Schlange. Es ist gefährlich, sie mitzunehmen und ebenso sie hier zu lassen. Gebt ihm ein Pferd und lasst ihn gehen, wohin er will. Nach seiner Entscheidung könnt ihr ihn beurteilen. Hört ihr das, Schlangenzunge? Pfui! Schlangenzunges Augen funkelten. Eine solche Bosheit lag in ihnen, dass die Männer alle vor ihm zurückwichen. Er entblößte seine Zähne, spuckte dem König vor die Füße, sprang zur Seite und floh die Seitentreppe hinunter. Es ist gelähmt. Es beißt die Hand. Es mag am Fuß fritteln und stehen. Kein Fleisch, nur Gebein. Ja. Er sieht verhungert aus. Er sieht sehr verhungert aus. Und wenn er versuchen sollte, Hobbits zu schmecken, Sam Gamgee wird er nicht auf die Gabel spießen. Ohne Atem auch, wie die Toten auch, trotzdem lebendig, schöpflich, behändig, ihm zum Dick versinken, doch immer zu trinken. Tag ist nah. Smeargol will hier bleiben. Ich will hier bleiben. Und das gelbe Gesicht wird mich nicht sehen. Die drei ließen sich nieder. Es gab eine trockene Stelle am Boden. In der Nähe war ein Bach. Gollum paddelte und krabbelte im Bach herum. Ja, wir müssen etwas schlafen. Aber nicht beide zugleich, wenn dieser hungrige Schuft in der Nähe ist. Versprechen hin, Versprechen her. Er wird seine Gewohnheiten nicht so schnell ändern, da könnte ich schwören. Ja, vielleicht hast du recht, Sam. Es ist eine Veränderung mit ihm vorgegangen, aber welche Art sie ist und wie tief sie geht, darüber bin ich mir noch nicht klar. Ich glaube nicht, dass wir uns zurzeit vor ihm fürchten müssen. Halt, du Wache, wenn du willst. Lass mich 2 Stunden schlafen. So müde war Frodo, dass er gleich einschlief. Gollum rollte sich zusammen und schlief ebenfalls rasch ein. Bald zischte sein Atem leise durch die zusammengebissenen Zähne. Weil Sam nach einer Weile fürchtete, dass er auch einnicken würde, stieß er Gollum sanft an. Dann beugte er sich zu ihm hinunter und flüsterte das Wort Fisch in seine Ohren. Aber es kam keine Antwort. Er unterdrückte seine Gedanken an Seil und Schwert und dann fielen ihm die Augen zu. Als er aufwachte, ging gerade die rote Sonne unter. Sam sprang auf. Gollum war weg. Frodo schlief noch immer ganz fest. Immerhin waren sie beide noch am Leben und nicht erwürgt. Herr, der Schuft ist abgehauen. Hier bin ich. Verflixtes Geschöpf, komm her! Gollum kam hinter einem Baum hervor. Er war von oben bis unten schwarz beschmiert. Er kaute und sabberte noch und wischte sich den Schlamm aus den Mundwinkeln. Sam, er war hungrig. Ich bin es auch. Trotz unserer Wegzehrung, die uns auf so wunderbare Weise auf den Beinen hält. Ach, ich möchte gern mal wieder richtig essen. Sie verließen Wasserlauf und Tümpel und vor ihnen lagen jetzt ausgedehnte Sümpfe. Weit in der Ferne erhoben sich die Gebirgswelle von Mordor wie eine zerklüftete Wolkenbank über einem gefährlichen, in Nebel gehüllten Meer. Die Hobbits waren jetzt völlig in Gollums Hand. In welche Richtung sollen wir einschlagen? Ihr könnt auf kalten, harten Straßen gehen. Sehr schnell, sehr schnell. Aber Doktor, wacht das Auge. Es hat Smeargol dort erwischt vor langer Zeit. Lieber auf kalter Straße als durch stinkige Sümpfe. Kein guter Weg. Kein guter Weg. Smeargol, bringt euch lieber durch die Sümpfe, durch dicken Nebel. Ist schwierig und nicht so schnell. Aber er erwischt euch dort nicht. Komm, folgen wir ihm. So wanderten sie durch weiche Moore und ein endloses Netzwerk von Tümpeln und halb erstickten Wasserläufen. Gollum ging voran, schnüffelte und murmelte die ganze Zeit vor sich hin. Am dritten Tag hatten sie genau die Mitte der Totensümpfe erreicht und es war dunkel. Plötzlich tauchten Lichter auf, immer mehr. Manche waren nebelige Flammen, andere wie flackernde Kerzen. Sie wanden sich wie von verborgener Hand geschwenkte Gespensterlaken. Was für Lichter sind das? Die türkischen Lichter, ja. Kerzen von Leichen, ja. Achtet nicht darauf. Seht sie nicht an, ja. Herr, was ist mit euch? Ich glaube, ich habe für einen Moment geträumt. Ich sah Gesichter. Kommt weiter. Gesichter. Seht die Lichter nicht an. Da sind sie wieder. Was? Wo? Da, vor uns. Im Wasser. Das sind Gesichter. Das sind Tote. Tote Gesichter. Ich sehe sie auch, Herr. Du sollst nicht hineinsehen, wenn die Kerzen angezündet sind. Du sollst nicht hineinsehen. Ja. Sie lagen in den Tümpeln, tief unter Wasser. Bleiche Gesichter. Grimmige und böse. Stolze und schöne. Mit Kraut im silbrigen Haar. Aber alle verfault. Verwest und tot. Menschen und Elben und Orks. Große Schlacht gewesen, als ich jung war, ehe der Schatz kam. Sümpfe sind gewachsen, haben Gräber geschluckt. Oh, Totensümpfe. Ja. Schließlich kamen sie zum Ende des Pfuhls. Und es war gefährlich, wie sie ihn kriechend oder von einem Grasbüschel zum nächsten springend überquerten. Erst spät in der Nacht standen sie wieder auf festem Boden. Nette Hobbits, tapfere Hobbits, sehr müde natürlich auch. Aber das sind wir auch, mein Schatz, wir alle. Doch müssen wir weg von den bösen Lichtern, also schnell, ja. Sie stolperten weiter hinter Gollum her, der plötzlich stehen blieb und in den Dünsten herumschnupperte. Dann ging er weiter, aber er war unruhig. Das merkten die Hobbits. Gollum blieb stehen und zitterte und schnatterte vor sich hin, bis ein fauchender Wind die Wolken vom Mond riss. Was passiert dort am Himmel? Etwas nähert sich. Eine kleine Wolke, die von den verfluchten Bergen heranflog, erschien ein schwarzer Schatten aus Mordor, eine riesige, geflügelte, unheilvolle Gestalt. Sie zog vor dem Mond vorbei und flog mit mörderischem Schrei nach Westen, überholte den Wind dabei. Sie fielen vornüber und blieben auf der kalten Erde liegen. Aber der Schatten wendete und kehrte zurück und wirbelte mit seinen Flügeln die Sumpfdünste auf. Dann war er fort, zurückgeflogen nach Mordor. Geister, mit den Flügeln. Der Schatz ist ihr Herr. Sie sehen alles. Oh, alles. Oh. Nichts kann sich vor ihnen verbergen. Und sie werden ihm alles sagen. Ja, er sieht, er weiß. Oh, Gollum. Von dieser Zeit an glaubte Sam, wieder eine Veränderung bei Gollum zu spüren. Er scharwenzelte herum und war überfreundlich. Aber manchmal bemerkte Sam einen seltsamen Ausdruck in seinen Augen. Frodo schien erschöpft zu sein. Er sprach kaum, klagte zwar nicht, ging aber wie einer, der eine schwere Last trägt, deren Gewicht größer und größer wird. Tatsächlich spürte Frodo bei jedem Schritt, wie der Ring an der Kette um seinen Hals bedrückender wurde. Aber weit mehr beunruhigte ihn das Auge, so nannte er es bei sich. Dieses entsetzliche Gefühl, dass ein feindlicher Wille mit großer Macht darum rang, alle Schatten und Wolken der Erde zu durchdringen und ihn zu sehen. Ihn unter seinen tödlichen Blick zu bannen, nackt, bewegungslos. Am fünften Morgen, die Dämmerung zog herauf, hielten sie wieder einmal an. Was für ein grauenvolles Land. So entsetzlich die Totensümpfe gewesen waren, weit abscheulicher war das Land vor ihnen. Hier würden Frühling oder Sommer niemals kommen. Hier lebte nichts, nicht einmal die aussätzigen Gewächse, die von Fäulnis zehren. Hohe Hügel von zerbröckelndem, zermalmtem Fels, große Kegel aus verbrannter und giftbefleckter Erde standen in endlosen Reihen da, wie ein ekelhafter Friedhof. Sie waren zur Einöde gekommen, die vor Mordor lag. Das dauerhafte Denkmal der dunklen Arbeit seiner Hörigen, das bleiben sollte, wenn alle Ziele zunichte gemacht wären, ein geschändetes Land, unheilbar erkrankt. Es sei denn, das große Meer würde es überfluten und mit Vergessenheit reinigen. Mir ist schlecht. An des Königs Tafel wurde gegessen und getrunken. Das Gift, das die Gedanken des Königs verwirrt hatte, war nun fort. Sein Wille nicht mehr gefangen. Später kamen Männer und brachten Kriegsausrüstung. Aragorn und Legolas wurden in schimmernde Panzer gekleidet, auch Helme wählten sie und Rundschilde. Gimli brauchte keinen Kettenpanzer, doch wählte er einen Eisenhut mit Leder, der gut auf seinen runden Kopf passte. Und einen kleinen Schild nahm er auch. Möge er euch gut beschützen, Gimli. Ich bin stolz, Herr, der mag euer Wappen zu tragen. Dann brachte Eowyn den Wein. Als sie vor Aragorn stand, hielt sie inne, schaute zu ihm auf und ihre Augen leuchteten. Er blickte hinunter auf ihr schönes Gesicht und lächelte. Doch als er den Humpen nahm, trafen sich ihre Hände. Heil, Aragorn, Arathorns Sohn. Heil, Herrin von Rohan. Männer, hört mich. Ich breche auf und es mag vielleicht mein letzter Ritt sein. Ich habe kein Kind mehr. Theodred, mein Sohn, ist erschlagen worden. Ich bestimme Eomer, meinen Schwestersohn, zum Erben. Jemandem muss ich aber mein Haus anvertrauen und mein Volk, wenn ich nun in den Krieg ziehe. Eomer wird nicht bleiben, aber da ist Eowyn. Sie ist furchtlos und kühn. Lasst sie Herrscherin über Eolingas sein, während wir fort sind. So soll es sein. Lasst das die Herolde verkünden. Lebe wohl, Schwester, Tochter. Dunkel ist die Stunde. Dennoch werden wir vielleicht zur goldenen Halle zurückkehren. Ein Jahr wird für mich jeder Tag dauern, der bis zu deiner Rückkehr vergeht. Als Eowyn dies sprach, wanderte ihr Blick zu Aragorn, der nahe bei ihr stand. Endlich brechen wir auf. Die Menschen brauchen vor Taten viele Worte. Ach, Legolas, ich wünschte, ich könnte zu Fuß gehen und brauchte nicht vor Gandalf im Sattel zu sitzen. Ein Sitz sicherer als mancher andere. Gandalf wird dich schon absetzen, wenn das Handgemenge beginnt. Na, hoffentlich. Orkhälse möchte ich abhauen und nicht nur die Schädel scheren. Am Tor stand ein großes Kriegsheer, alte und junge Männer, und alle saßen schon im Sattel. Mehr als 1000 waren dort versammelt. Ihre Speere waren wie ein aufragender Wald. Hört mich an, mein Volk. Hiermit ernenne ich meinen Gast, dem weisesten aller Ratgeber, zum Herzog der Mark, zu einem Führer Eolingas, solange unser Geschlecht währt. Ich danke euch, Theoden. So folgt mir alle! Frodo hielt Wache. Er blickte hinauf zu dem rauchgestreiften Himmel und sah seltsame Trugbilder. Dunkle, reitende Gestalten und Gesichter aus der Vergangenheit. Er brachte die Zeiten durcheinander und schwebte zwischen Schlaf und Wachsein, bis ihn Vergessen überkam. Smeagol hat versprochen. Ja, mein Schatz, wir haben versprochen, unseren Schatz zu retten, damit er ihn nicht bekommt. Aber Frodo geht zu ihm, kommt immer näher. Was will er mit ihm machen, möchten wir wissen. Gollum redete mit sich selbst. Ein bleiches Funkeln und ein grünes Funkeln wechselten in seinen Augen, während er sprach. Smeagol hat versprochen, dem Herrn zu helfen. Ja, ja, dem Herrn zu helfen. Wenn wir der Herr wären, könnten wir uns selber helfen. Ja, und immer noch unser Versprechen halten. Ja. Aber er ist ein netter Hobbit, nahm den grausamen Strick von Smeagols Bein. Sehr, sehr gut, mein Schatz. Lass uns gut sein. Wie Fisch, süßer, aber nur zu uns, ja, dem netten Hobbit natürlich nicht wehtun, nein. Aber bei dem Schatz haben wir das Versprechen abgegeben, dann nimm ihn, wir wollen ihn selbst behalten, dann werden wir der Herr sein. Gollum, lass den anderen, den misstrauischen Hobbit, lass ihn kriechen, ja. Gollum, aber nicht den netten Hobbit. Ach, nein, nicht. Immerhin ist ein Beutlin, hat ihn gestohlen. Wir hassen Beutlins. Nein, nicht diesen Beutlin. Doch, jeden Beutlin. Alle Leute, die den Schatz behalten, ja, müssen den Schatz nehmen. Die Geister suchen schon, müssen ihn nehmen. Schau, mein Schatz, vielleicht werden wir sehr stark. Herr Smeagol. Gollum der Große. Jeden Tag dreimal Fisch essen. Allerhöchster Gollum, ja. Aber sie sind zu zweit. Sie werden uns töten. Nicht jetzt, noch nicht. Wir wollen ihn. Aber vielleicht noch nicht wie... Sie könnte helfen, ja, sie. Sam hatte ganz still gelegen und diese Auseinandersetzung verfolgt. Wer war sie? Frodo war erwacht. Er fühlte sich erfrischt. Er hatte geträumt. Die dunklen Schatten waren vorübergezogen und ein schönes Wunschbild hatte ihn in diesem Land der Krankheit heimgesucht. Nichts blieb davon in der Erinnerung. Aber ihm war leichter ums Herz. Gollum begrüßte ihn wie ein junger Hund, der kicherte und schwatzte, ließ seine Finger knacken und tätschelte Frodos Knie. Komm, komm, du hast uns treu geführt. Dies ist der letzte Abschnitt. Bring uns zum Tor und dann magst du gehen, wohin du willst. Nur nicht zu unseren Feinden.